Der Führer weiß alles. Er weiß bestimmt auf jedem Gebiet mehr als der Fachmann auf diesem Gebiet weiß. Sie können aber ein anderes nehmen. Nehmen Sie die Kunst. Nehmen Sie Architektur. Da ist er überhaupt der einzige Fachmann, der jemals gelebt hat. Alle großen Bauten stammen letzten Endes von ihm. Und so schuf er letzten Endes alles, was wir heute sehen, bis in wirtschaftliche Dinge und Fragen hinein. Wenn man glaubt, ihm eine Neuigkeit sagen zu können, er weiß es. Es passierte mir vor 8 Tagen, ich wollte ihm etwas erzählen. Ich weiß es nicht leider. Ich sag, woher geführt? Können Sie gar nicht. Doch, ich weiß es. Er weiß es. Dieses Wissen ist grenzenlos. Er sagte jetzt neulich noch, er liest heute noch jede Nacht ein Buch. Und nun erzählt er. Ja, sagten die 9-mal Klugen, wie mir mal so einer sagte, ja, wissen Sie, gewiss, wir erkennen das alles an, aber ein Mann, der in die Geschichte eingehen will, der muss ein großer Soldat gewesen sein. Da weiß ich nicht. Das kann er nicht. Das ist unmöglich. Woher sollte er so haben? Ein einfacher Gefreiter, wie sollte der ein Feldherr sein? Das ist undenkbar. Das muss man ein fachmännisches Können zu haben und wissen Sie, das ist alles sehr schön, aber wenn es nun mal hart auf hart kommt, wenn es einmal heißt, Schlachten schlagen, dann wollen wir mal sehen. Ja, wir haben das nun gesehen. Der Führer hat seine Gegner geschlagen in Blitzkriegen, wie sie bisher noch niemals da waren. Ja, ich glaube, es gibt heute keinen mehr in der ganzen Welt, ob Feind oder Gegner, bestreiten will, dass Adolf Hitler der größte Feldherr aller Zeiten und aller Jahrhunderte war. Das ist sicher.